Punta le tue إلى عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني قويا وكان تقريب 6 سنوات، عادت به حليمة في أول الخامسة يعني من عمره، عادت به حليمة إلى أمه، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في كنف أمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يتيما، فلذلك كان يحنو عليه جده عبد المطلب كثيرا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 6 من عمره، أرادت أمه أن تذهب به إلى أخواله، إلى أخوال جده عبد المطلب من بني النجار، حتى يعني يتعرفوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه ومع بركة الحبشية أم أيمن جارية أبيه، وكانوا قد وصلوا إلى المدينة. وفي الطريق يعني ومكثوا هناك فترة، ثم رجعوا إلى مكة. وفي الطريق وهم عائدون من المدينة إلى مكة، مرضت أم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وماتت بمكان بقرب الأبواء، قرية بين مكة والمدينة، ودفنت هناك. وهكذا بارك الله فيكم صار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلا أب وبلا أم، يعني مات الأب وهو حمل، وماتت الأم وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات. بارك الله فيكم. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم bei Halima war, bei seiner Stillmutter. Und die Stillmutter vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم hat ihn mitgenommen und sie ist zu seiner Mutter zurück und sie hat ihr den Propheten صلى الله عليه وسلم gegeben. Er war so 5 bis 6 Jahre alt. Als sie 6 Jahre alt war, صلى الله عليه وسلم, wollte seine Mutter seine Onkel in Medina besuchen. Also die Onkel von seinem Großvater von Abd al-Muttalib. Und sie waren dann, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم und seine Mutter waren in Medina. Und dort haben sie eine Weile in Medina geblieben, waren sie dort geblieben. Und natürlich waren sie zusammen bei Bani al-Najjar. Nach bestimmter Zeit wollten sie zurück nach Mekka. Als sie ein Dorf erreicht haben, das heißt Al-Abwa oder Waddan, war die Mutter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam krank und sie ist dort gestorben und sie ist dort begraben worden in Al-Abwa. Und so ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam ohne Vater und ohne Mutter geworden. Der Vater starb, als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم noch Embryo war in Gebärmutter der Mutter. Und natürlich die Mutter starb, während der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 6 Jahre alt war. Salawat Allahi wa salam wa alayhi. بعد موت أم النبي صلى الله عليه وسلم كفل النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب طبعا وضمه إليه وكان يحسن إليه ويحنو عليه ويرفق به، لأنه كان يعلم أنه سيكون لهذا الولد شأن الصغير، كان سيكون له شأن. وطبعا كان عبد المطلب يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه على فراش قرب الكعبة. فلما صار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 8 سنوات مات جده عبد المطلب، وهكذا فقد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحنو عليه. وقبل موت جد النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد المطلب أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. ناخ ديم دي موتا فون بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستارب ناخ ديم دي موتا فون انزم بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشتار هات عبد هات عبد المطلب دي جروس فاتا فون انزم بروفيتن هات ان دي جروس فاتا فون انزم بروفيتن هات ان genommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war bei ihm. Und Abdul Muttalib hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gut behandelt. Er hat ihn gut behandelt. Und er war sozusagen, er hat die Lage von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eingesehen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ohne Vater, ohne Mutter war. Und Abdul Muttalib hat ihn so gut behandelt. Er hat ihn immer mitgenommen, bis der Prophet Muhammad s.a.w. 8 Jahre alt geworden war, so starb auch Abd al-Muttalib. Warum erzählen wir natürlich diese Sachen? Weil, barakallahu fikum, diese Sachen wichtig sind für uns. Dass der Prophet Muhammad s.a.w. ohne Vater gelebt hat. Dann, seine Mutter hat er nicht lange gesehen. Sein Großvater auch nicht. Und mit 8 Jahren war er total, ich meine, der hat niemanden gehabt. Bevor Abdul Muttalib dann starb, er hat Abu Talib geholt. Abu Talib, der Onkel vom Propheten. Und Abdul Muttalib hat seinem Sohn Abu Talib gesagt, du musst dich um Muhammad kümmern. Und Abu Talib hat ihn genommen. Abu Talib, barakallahu fikum, kana kathir al-iyal, walakin kana rajulan faqiran. كان رجلا يعني حكيما وكان له وكان شريفا في مكة وكان كريما جدا ولكن كان فقيرا وكان ذو عيال كثير وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ويخصه بالطعام فكلما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء أبي طالب يأكل معهم الطعام يكفيهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فلما يكون النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ما يكفيهم فسبحان الله وكان يعني أن الصبيان لما يستيقظوا من النوم يعني يستيقظوا وعلى عيونهم بارك الله فيكم يعني النمص وكذا وهي إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستيقظ وعيونه كأنها مكحلة صلى الله عليه وسلم طبعا هذا لأن الله سبحانه وتعالى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره لأنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بارك الله فيكم ناخدم دي جروث فاتر فون انزم بروفيت مشتار هات أبو طالب دي أنكل فون بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم انزم بروفيت جنومن وندي فادن باي إيم أبو طالب war ein mächtiger Mann in Mekka und war ein großzügiger Mann. Aber er war arm. Er war arm in Mekka. Und er hat sehr viele Kinder gehabt. Aber die haben nichts gehabt, weil Abu Talib so großzügig war, der hat alles gegeben. Der hat den anderen alles gegeben, was er gehabt hat. Aber Abu Talib hat den Propheten sehr gemocht und er hat ihn gut behandelt. Und er hat ihm manchmal Essen allein gegeben, das bedeutet, und er hat ihn mitgenommen und so weiter. Als der Prophet Muhammad s.a.w. mit den Kindern von Abu Talib war und die haben zusammen gegessen, dann war das Essen genug und das war gesegnet, das war viel. Als der Prophet Muhammad s.a.w. mit ihnen nicht saß, dann war das nicht genug für die. Als die Kinder wach waren, die haben Schlaf in den Augen gehabt, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist wach geworden, als ob er Kuhl, diese schwarze Färbung an die Augenlider gehabt hat, salawatullahi wasalam. Natürlich, das ist Segen Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Fakt ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Situation hier bei Abu Talib gelebt hat, in einer armen Verhältnissen und in einem Verhältnis, dass er natürlich ohne Vater, ohne Mutter, ohne Großvater war. Trotzdem aber, Abu Talib hat ihn sehr gut behandelt. ولأن أبا طالب كان فقيرا فلذلك رعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنم، وحكمة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لكي يتعلم ولكي يشتد عوده صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليساعد عمه في تربية أبنائه، وليتعلم اكتساب الرزق بالكد والتعب. وما من نبي إلا ورعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. وكان لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو يرعى غنما لأهله، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي في أجيال. فإذا بارك الله فيكم، الحكمة في ذلك التمرن والتعود على القيام بالمهام والقيام بشؤون الآخرين، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا في السن، ولكنه كان يرعى الغنم مع عمه، أو كان يساعد عمه أبا طالب. وكذلك هناك في رعي الغنم لما يكون لوحده في الصحراء، يعني يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم. وفيه أيضا مسألة التواضع، أن يكون النبي متواضعا وليس يكون ملكا مثل الآخرين، إنما متواضع صلوات الله وسلامه عليه، حتى يتعلم التواضع نتيجة رعيه للغنم. بارك الله فيكم. أبو طالب war ein Mann, der so viele Kinder gehabt hat, und er war arm. Und der hat das gebraucht, dass jemand ihm hilft, dass jemand ihn unterstützt. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen, Schafe zu hüten für seine Familie in ein Gebiet in Mekka. Und alle Propheten, die gesandt worden sind, sie haben Schafe gehütet, damit sie lernen und damit sie stark werden und damit sie Bescheidenheit bekommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat von einer Seite seinem Onkel geholfen, weil er Geld verdient hat, weil er etwas verdient hat. Und von der anderen Seite, das war natürlich für ihn. Warum? Der hat so gelernt, wie man die Verantwortung trägt. Der hat so gelernt, wie man barmherzig ist, weil man, wenn man die Schafe hütet und so weiter, dann ist man barmherzig zu diesen Tieren. Der war auch alleine, der hat sich Gedanken gemacht, dass wenn er guckt, diese Wüste und diese Tiere und so weiter. Und also, barakallahu fikum, der bekommt damit Geduld. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala so gemacht, dass alle Propheten Schafe gehütet haben. Und bei Al-Bukhari steht, dass Musa a.s. Schafe gehütet hat und dass der Prophet Muhammad s.a.w. ein Herr auch von Schafen gehütet hat, salawatullahi wa salamu alayhi. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, weil auch die Propheten sozusagen Bescheidenheit bekommen. Das wird des bescheiden, weil er Schafe gehütet hat, salawatullahi wa salamu alayhi. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. ist bei Abu Talib geblieben. Und er ist 10 Jahre alt geworden, dann 11 Jahre alt geworden. Und Abu Talib wollte eines Tages den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitnehmen auf sozusagen Karawanenhandel. Und dieser Karawanenhandel war in Richtung Syrien. Ja, barakallahu fikum, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam taqaddamat bihi as-sunun, والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صار 10 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدين كبر أكثر حتى بلغ النبي بلغت سنه 12 صلوات الله وسلامه عليه. وأبو طالب أراد أن يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معه إلى الشام. طبعا هذه القصة، قصة بحيرة الراهب، يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، ولو نحن تكلمنا عليها، ولكن قبل البعثة ما يكون لها، بارك الله فيكم، الأمور المهمة في ديننا هي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مو قبل. هذا هو من باب التاريخ، هذا من باب التاريخ، يعني ليس مهما في المسائل الشرعية، لأنه فقط تاريخ، وإنما المهم في المسائل الشرعية هو من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي، من هناك المهم. أما قبل هذا من باب التاريخ ومن باب معرفة كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. ich merke hier etwas, was sehr wichtig ist. Für uns ist wichtig, nach, das wird alles ist vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم wichtig. Aber wichtiger ist nach der Botschaft, nicht davor. Das heißt, was der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم mit 13 Jahren, mit 15 Jahren, mit 17 Jahren, mit 20 Jahren gemacht hat, ist für uns nicht maßgebend. Maßgebend ist, was der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt hat, gemacht hat, entschieden hat, getan hat, nachdem er die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Weil manche Leute denken, dass die früheren Zeiten vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم wichtiger wären. Das stimmt nicht. Der Prophet صلى الله عليه وسلم ist mit 40 Jahren Prophet geworden. Ab diesem Moment, ab dem er Prophet geworden ist, das ist am wichtigsten, weil das die Religion ist. Davor nicht. Aber davor erzählen wir ja sozusagen Geschichte, damit man weiß auch, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgewachsen war. Und diese Geschichte mit Bahira al-Rahib, mit Bahira al-Rahib, das wird der Priester oder der Rabbiner Bahira, der von Ahbar al-Yahud. Die Gelehrten, die haben sozusagen unterschiedliche Meinungen dazu. Manche haben gesagt, das existiert nicht, andere sagen, das existiert. Hauptsächlich für uns ist eine, es ist sozusagen aus geschichtlichen Gründen, dass wir sowas erklären. Lamma kharaja an-Nabi صلى الله عليه وسلم ma'a ammihi Abu Talib, wasalu ila mantiqa ismaha Busra. Ila mantiqa ismaha Busra. Wa hunaka kan Bahira al-Rahib, ahad ahbar al-Yahud, ahad ahbar al-Yahud. وقيل أنه من علماء النصارى، من علماء النصارى، يعني منهم من قال يهودي ومنهم من قال نصراني. المهم هذا بحيرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى من صفاته قال لأبي طالب، طبعا قيل أنه رأى غمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم، غمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك بحيرة سأل أبو طالب، سأل أبا طالب فقال له من هذا؟ قال له ابني. قال له لا، لأنه نظر فوجد خاتم النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. خاتم النبوة يا إخوة هو عبارة عن قطعة لحم بارزة وعليها شعر مثل الشامي، مثل الشامي هذه عليها شعر، وهي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة النبوة، علامة النبوة. فلما نظر إليها، موجودة عندهم في التوراة الإنجيل، لما نظر إليها علم، فقال له من هذا؟ قال له ابني. قال له لا، هذا أبوه ميت. قال له صحيح، هذا ابن أخي. قال له ارجع بابن أخيك فإنه سيكون لابن أخيك شأن عظيم، سيكون له شأن عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب أنهى بسرعة ورجع معه، ورجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وازداد طبعا خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم وحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحسانا للنبي صلى الله عليه وسلم، سيكون له شأن عظيم. وطبعا أنا ذاك كانوا يصدقوا بمثل هذه المسألة، لما يأتي راهب ويأتي يعني حبر من الأحبار ويقول مثل هذا الكلام كانوا يصدقوا. بارك الله فيكم. أليس الحفيد محمد صلى الله عليه وسلم مثل زين ممكن nach Syrien wollten, nach Damaskus wollten. Und das war ein sozusagen ein Karawanenhandel. Die kamen an ein Rabbiner oder an einen Priester von den Christen oder Rabbiner von Juden ist Bahira. Bahira. Man sagt auch Buhaira, aber eigentlich das heißt Bahira. Bahira hat angeschaut, er hat gesehen, dass eine Wolke über dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Eine Wolke. Als er das gesehen hat, sozusagen von Schutz von der Sonne, der ging sofort zu Abu Talib. Er hat ihm gesagt, er hat das Kind. Er hat ihm gesagt, kann ich mit dem Kind reden oder kann ich ihn anschauen? Der hat in seinen Schulter, zwischen seinen Schultern von hinten gesehen und er hat Zeichen des Prophetentums gesehen. Was ist Zeichen des Prophetentums? Das ist so eine Art Fortsatz von Fleisch, wie Muttermal, Muttermal. Und das ist so ungefähr wie ein Taubenei groß und drauf sind Haare. Das war sozusagen, die Juden, die Christen, die haben gewusst, der Prophet wird dieses Zeichen haben. Als er das sah, der hat ihn sofort gesagt, der hat sofort Abu Talib gesagt, wer ist dieser Junge? Der hat ihm gesagt, mein Sohn. Der hat ihm gesagt, nein, der darf nicht dein Sohn sein. Sein Vater ist gestorben. Der hat ihm gesagt, ja, das stimmt, der ist der Sohn von meinem Bruder. Er hat ihm gesagt, nimm dein Neffen, nimm ihn schnell zurück und rede vor den Juden nicht über ihn. Weil wenn sie wissen, dann werden sie ihm etwas Schlechtes tun und dieser Junge wird eine große Sache haben. Weil er gewusst hat, der wird Prophet sein. Weil Juden übrigens gewusst haben, die Christen gewusst haben, das wird in dieser Zeit ein Prophet kommen. Und er wird in Arabien kommen. Auf jeden Fall, Abu Talib hat das zu Ende gemacht und er ist zurück mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Und so sind wir. Ich habe nochmal, um das zu erklären, diese Geschichte ist nicht klar authentisch, ja? Ist nicht klar authentisch. هذه القصة ليست صحيحة أو كذا ولكن من باب التاريخ يعني ما تبني عليها حكم يا أخوة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما يبنى عليها أحكام شرعية انتبه وعيد حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا يبنى عليها أي حكم شرعي إنما بعد البعثة ich wiederhole was ich gesagt habe das Leben von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم vor der Botschaft bevor er zum Propheten genannt worden ist. Er ist, Barakallahu fikum, nicht maßgebend für die Religion. Dass du kannst auch keine Urteile in der Religion sozusagen von dieser Geschichte nehmen. Das ist nicht religionsmäßig. Aber die Religion ist wichtig. Das Leben vom Propheten als Religion ist für uns wichtig, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Propheten genannt worden ist. Damit man nicht wie diese Sufis macht, ja? Dass sie zum Beispiel sagen, Amina, die war am ersten Tag und die hat so und am zweiten Tag und im ersten Monat und zweiten Monat, Wassalamu alaik, Wassalatu alaik. So was haben wir nicht. Aufpassen. Ja, Barakallahu fikum, meistens sind wir mit Leuten Sufis, Mulid, Wallahi, Qadli, Wataha, ya Muhammad, Assalatu alaik. Und für den Jom al-Awwal, für den Jom al-Tani, für den Jom al-Sabi, für den Jom al-Ashir, für den Jom al-Khamsin, für den Jom al-Tis'in. هذا كله يا أخوة ليس شيء والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عليه أصلا لو كان دين لكان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه فانتبهوا لهذا حفظكم الله وإلى هنا نقف بإذنه تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته